Scheiß AfD. Wer ist gesichert rechtsextrem? Das ist die AfD. Und wer mag keine Moscheen? Ja, die AfD. Wer hetzt gegen Kopftuchmädchen? Nur die AfD. Mag Schnitzel lieber als Salätchen? Die scheiß AfD. Wer schürt gerne Fremdenhass? Das macht die AfD. Wer mag keinen Doppelpass? Bestimmt die AfD. Wer hat Angst vom Genderstern? Los die AfD. Wer hat Ausländer nicht gern? Die scheiß AfD. Scheiß AfD. Scheiße, scheiße AfD. Scheiß AfD. Scheiße, scheiße AfD. Scheiß AfD. Ist zum Glück schon bald passé. Wer findet Nazis heimlich toll? Ich glaub die AfD. Wessen Boot ist längst schon voll? Das wär AfD. Wer schimpft auf die Lügenpresse? Nur die AfD. Und wer hält besser mal die Fresse? Die scheiß AfD. Wer leugnet den Klimawandel? Das tut die AfD. Kämpft gegen Windmühlen der Schande? Nur die AfD. Wer findet Impfungen nicht gut? Das ist die AfD. Und wer trägt einen Aluhut? Die scheiß AfD. Scheiß AfD. Scheiße, scheiße AfD. Scheiß AfD. Scheiße, scheiße AfD. Scheiß AfD. Ist zum Glück schon bald passé. Schon bald passé. Scheiß AfD. Scheiße, scheiße AfD. Scheiß AfD. Scheiße, scheiße AfD. Schon ganz bald passé.